Und gedenke des Bruders der Ade, als er bei Al-Ahqaf sein Volk warnte, wo bereits Warner vor ihm und auch nach ihm dahingingen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Sie sagten: Bist du zu uns gekommen, um uns von unseren Göttern abwendig zu machen? So bringe uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte: Das Wissen darüber ist nur bei Allah. Ich übermittle euch nur das, womit ich gesandt worden bin. Aber ich sehe, ihr seid Leute, die töricht sind. Als sie es als sich ausbreitende Wolke sahen, die auf ihre Täler zukamen, sagten sie: Das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt, ein Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt, der auf den Befehl seines Herrn alles zerstört. So waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen war. So vergelten wir dem Volk der Übeltäter. Und wir hatten ihnen ja eine feste Stellung verliehen darin, worin wir euch keine feste Stellung verliehen haben. Und wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben. Aber weder ihr Gehör noch ihr Augenlicht noch ihre Herzen nützten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Wir hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist, und wir hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf das sie umkehren mochten. Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie anstatt Allahs zu Göttern nahmen als Vermittler, um sich Zutritt in seine Nähe zu verschaffen. Aber nein, sie entschwanden ihnen. Dies war ihre ungeheuerliche Lüge und das, was sie zu ersinnen pflegten. Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Dschinn veranlassten, sich zu dir zu begeben und dem Koran zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie: Horcht hin. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Sie sagten: O unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Musa als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war, und das zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. O unser Volk, erhört Allahs Rufer und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Ruf nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum. Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja doch, gewiss, er hat zu allem die Macht. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen: Ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen: Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Sei nun standhaft wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren, und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Am Tag, da sie sehen, was ihnen angedroht wird, glauben sie nur eine Stunde eines Tages verweilt zu haben. Dies ist eine Botschaft. Wird denn jemand vernichtet außer dem Volk der Freveler?